liebe Zuhörer, willkommen zur zweiten Halbzeit unseres heurigen Frühjahrskonzertes. Wie Sie gesehen haben, hat Stefan Gritscher die Spieler ein bisschen ausgewechselt. Die Jungen bekommen jetzt die Chance. Das, was wir gerade eben gehört haben, das war eine kurze Suite aus der Filmmusik Die Tribute von Panem. Auf Englisch heißt der Film The Hunger Games, die Hungerspiele. Und ist eine ins Extreme gedrehte Mischung aus Reality-TV und Super Mario Computerspielen mit Dauerbeobachtung und Kandidatenaussiebung. Moderne Gladiatorenkämpfe also. Die Musik dazu hat der 1951 geborene amerikanische Komponist James Newton Howard geschrieben. Keine Probleme mit Menschen, sondern mit kleinen Monstern hat es 1984 in Steven Spielbergs Horrorkomödie Die Gremlins gegeben. Das hören wir jetzt gleich. Die Gremlins, ach, das war etwas, was ich vor der heutigen Moderation nicht gekannt habe, aber der Stefan hat mich auf die richtige Spur gebracht. Was sind denn die Gremlins? Die Gremlins, das beginnt zunächst mit einem relativ harmlosen Wesen. Der Film, und dieses Wesen hat die eigenartige Eigenschaft, dass es durch sachgemäße Behandlung sich selbst vermehrt, und zwar in wesentlich unsozialere Kreaturen, die sich dann wieder durch entsprechende Falschbehandlungen weiter vermehren und letztendlich schuppige, fledermausähnliche kleine Monster werden. Und diese kleinen Monster sind die Gremlins. Und diese Gremlins treiben am liebsten ihr aggressives Unwesen. Musikalisch sind sie aber nett. Oder sagen wir so, immer dann, wenn sie sich auf Abwege begeben, wird das musikalisch nicht verstärkt, wie so ein Psychothriller, sondern konterkariert, also ironisiert. Das heißt, die Musik wird dann besonders lustig und nett. So ungefähr, als ob man bei einem Begräbnis Veronika de Lenzis da spielen würde. Die Gremlins-Track, den wir jetzt gleich hören werden und der wirklich cool ist, ist vom großen Jerry Goldsmith komponiert worden, einer der ganz großen amerikanischen Filmkomponisten, neben Mancini und John Williams wahrscheinlich einer der größten. Er hat damit einen absoluten Ohrwurm geschaffen, der nicht nur den Jungen gefallen dürfte, aber hören Sie selbst. Thank you.